Tag ist hinüber. Starke zwei Brüder, die Sonne geht unter, die Straße wird kühler. Die ersten fahren nach Maastricht hinüber. Fahndung nach Ladung, das Gras immer übler. Ich verkauf nicht, ab und zu rauch ich. Hände in den Taschen, Jacke zu, schau nicht. Und wenn du schaust und drauf aus bist, lauf geradeaus oder hau mit der Faust zu, trau dich. Manchmal gibt's Ärger draußen im Blaulicht. Ne Handvoll Jungs gehen mit drauf, denen vertrau ich. Hass in meinem Bauch, mein Schatz, denn ich brauch dich. Hatte ne Frau, doch sie hat's uns versaut. Deshalb tanz in den Mai, Gramm ist in Stein. Natzen allein, ich bin wahnsinnig high. Denkst du wirklich, du siehst wie ein G aus? Gib mir dein Weed und verpiss dich, peace out. Manchmal gibt's Ärger draußen im Blaulicht. Manchmal gibt's Ärger draußen im Blaulicht. Für mich ist es einfach, leider deine Mission gescheitert. Hyper, während ich die Mische bereit mach. Hart gestern Nacht war, aber cool, geb ich zu. Ist es Hase? Klar, Digga, da nimm einen Zug oder lass es für immer. Ich weiß, ihr seid Kinder auf nem sehr harten Film, Digga, geistig behindert. Ich geb mir Zeug, das mich meistens dran hindert. Ott und dein Glas alt, Rock-Superstar halt. Du sagst, du kommst klar und siehst fresh aus. Immer mit paar Rap-Cloud-Stickern auf deinem Benz drauf, Digga. Ich bin der Bessere, welcher Track auch immer. Doch ich kämpfe auch, bis die Konkurrenz laut wimmert. Ich nehme mir Zeit, es gibt viel zu bereden. Steig ein, wer will ziehen, wer will legen? Freestyle zum Beat, bisschen Weed in der Gegend. Nebel, ich liebe mein Leben, Haze. Manchmal gibt's Ärger draußen im Blaulicht.